Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us go to verse 13 of 1 Peter chapter 2. Gehen wir zu Vers 13 in 1. Petrus Kapitel 2. A passage that has caused a lot of controversy among many people. Eine Passage, die unter vielen Menschen eine große Debatte ausgelöst hat. Let's read both verses together so that we have an idea. Lesen wir beide Verse zusammen, damit wir eine Vorstellung davon haben. So I'm going to read 13 and 14 and then we talk about it. Ich lese also die Verse 13 und 14, danach sprechen wir darüber. In order to honor the Lord, you must respect and defer to the authority of every human institution. Um den Herrn zu ehren, müsst ihr die Autorität jeder menschlichen Institution respektieren und ihr unterordnen. Whether it be the highest ruler or the governors he puts in place to punish the lawbreakers and to praise those who do what's right. Sei es der oberste Herrscher oder die Statthalter, die er einsetzt, um die Gesetzesbrecher zu bestrafen und die zu würdigen, die das Richtige tun. Now, it is really, really interesting how this simple statement has been caused so much controversy. Es ist wirklich sehr interessant, wie diese einfache Aussage so viele Debatten ausgelöst hat. So, let's look at it. Schauen wir es uns mal an. Peter is telling us that if we want to honor the Lord, Petrus sagt uns, dass wenn wir den Herrn ehren wollen, we basically, what he's saying is, we have to respect and submit to every human authority. Wir jede menschliche Autorität respektieren und uns ihr unterordnen müssen. Whether it is the highest ruler or the governors. Egal, ob es sich um den obersten Machthaber oder um die Regierenden handelt. I remember that, you know, not this scripture, but in Romans 13, where Paul says a very similar thing. Ich erinnere mich, dass Paulus in Römer 13 etwas ganz Ähnliches sagt. That we must submit to all authority. Dass wir uns jeder Autorität unterordnen müssen. In the pandemic, it was that verse that caused so much problem in the church. Während der Pandemie war es dieser Vers, der so viele Probleme in der Gemeinde verursachte. And so many people ask me, so Reinhard, do we have to now submit to the authorities or not? So viele Leute fragten mich, also Reinhard, müssen wir uns jetzt der Obrigkeit unterordnen oder nicht? And you know, I actually know churches who split over that statement. Ich kenne tatsächlich Gemeinden, die sich wegen dieser Aussage gespalten haben. I mean, I know one church that I'm very much involved with. Ich kenne eine Gemeinde, mit der ich viel zu tun habe. That the church literally split into two. Die sich buchstäblich in zwei Teile gespalten hat. Half of the members left with one guy who said, we have to submit to authority. Eine Hälfte der Mitglieder ist mit dem einen Mann gegangen, der sagte, wir müssen uns der Autorität unterordnen. And the other half stayed with the guy who said, no, we don't. Und die andere Hälfte blieb bei dem Mann, der sagte, nein, müssen wir nicht. And it was weird because it was all about wearing masks in the meetings. Es war seltsam, denn es ging nur um das Tragen von Masken in den Versammlungen. And I heard pastors who said, ich hörte Pastoren, die sagten, the Bible says we must obey and submit to every authority, every government institution. Die Bibel sagt, wir müssen jeder Autorität und jeder staatlichen Institution gehorchen und uns unterordnen. So, if the government says wear masks, we wear masks. Wenn die Regierung also sagt, wir sollen Masken tragen, tragen wir Masken. If the government says we're not allowed to meet, we're not allowed to meet. Wenn die Regierung sagt, dass wir uns nicht treffen dürfen, dann dürfen wir uns nicht treffen. And when other people said to them, that's wrong, und wenn andere Leute zu ihnen sagen, das ist falsch, these leaders said, it's in the Bible. Sagten diese Leiter, es steht in der Bibel. And it is in the Bible. Es steht auch in der Bibel. Peter says, the way to honor the Lord is to submit to the authorities. Petrus sagt, der Weg, den Herrn zu ehren, ist, sich der Obrigkeit zu unterordnen. Well, I'm going to help you understand this. Ich helfe dir, das zu verstehen. You see, you can never understand anything in the Bible unless you look into the context of the whole book. Du kannst nie etwas in der Bibel verstehen, wenn du dir nicht den Kontext des ganzen Buches anschaust. You know, I understand the importance of reading anything in its immediate context. Ich verstehe, wie wichtig es ist, alles in seinem unmittelbaren Kontext zu lesen. And I agree with that. Dem stimme ich zu. But that does not mean we can ignore the whole context of the whole Bible. Aber das heißt nicht, dass wir den gesamten Kontext der Bibel ignorieren können. The psalmist makes a statement that I came to love so much. Der Psalmist macht eine Aussage, die ich so sehr zu schätzen gelernt habe. He says in the sum, like when you sum up something mathematically. Er sagt in der Summe, wie wenn man etwas mathematisch zusammenrechnet. In the sum of your words is the truth. In der Summe deiner Worte ist die Wahrheit. You see, you don't find the truth in this one Bible verse. In diesem einen Bibelvers findest du die Wahrheit nicht. Unless you take the sum of everything the Bible talks about authority. Es sei denn, du nimmst die Summe von allem, was die Bibel über Autorität sagt. So what does the Bible talk? Was sagt die Bibel also? The Bible is very clear that the only fountain of authority is God. Die Bibel sagt ganz klar, dass die einzige Quelle der Autorität Gott ist. Do you remember what Jesus said? Erinnerst du dich, was Jesus gesagt hat? All authority has been given unto me. Mir ist alle Vollmacht gegeben worden. Jesus never said, because I'm Jesus, I have all authority. Jesus hat nie gesagt, weil ich Jesus bin, habe ich alle Vollmacht. He said, it has been given unto me. Er sagte, sie ist mir gegeben worden. Who gave it to him? Wer hat sie ihm gegeben? God the Father. Gott, der Vater. You know, 1 Corinthians 11 is clear. 1. Korinther 11 ist eindeutig. The husband is the authority over the wife. Der Mann ist die Autorität über der Frau. Jesus is the authority of the husband. Jesus ist die Autorität über den Mann. God is the authority over Jesus. Gott ist die Autorität über Jesus. So that means the only source of all authority is God himself. Das heißt also, dass die einzige Quelle aller Autorität Gott selbst ist. And now listen carefully. Nun hör gut zu. Every other authority has been delegated. Jede andere Autorität ist delegiert worden. So you have to understand this verse in the context of authority. Du musst diesen Vers also im Zusammenhang von Autorität verstehen. Because wasn't it the apostles themselves that said? Waren es nicht die Apostel selbst, die gesagt haben? You guys tell us if it's right to obey you or God. Sagt ihr uns, ob es richtig ist, euch oder Gott zu gehorchen? And they said this to a human authority. Und sie sagten dies zu einer menschlichen Autorität. So if Peter here would mean that we submit to all authority no matter what they ask, he himself would contradict himself. Wenn Petrus hier also gemeint hätte, dass wir uns jeder Autorität unterordnen, egal was sie verlangen, würde er sich selbst widersprechen. So the first thing you need to understand, das erste, was du verstehen musst, that every human institution lives and works with delegated authority. Ist, dass jede menschliche Institution mit delegierter Autorität lebt und arbeitet. So we honor God if we respect authority because authority comes from him. Wir ehren also Gott, wenn wir die Autorität respektieren, denn die Autorität kommt von ihm. Tomorrow I'll talk a little bit more about this. Morgen spreche ich noch ein bisschen mehr darüber.